Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Denn es steht zu Schuss und Tutze, brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an die Nebel, von der Esch bis an den Held. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutsche